Deutschlandfunk. Nachtradio. Und im Nachtradio hören Sie den zweiten Teil des Soundchecks. Es geht um Lowell George, den Gitarristen der Band Little Feat, der am 13. April 1945 in Los Angeles geboren worden ist. Also den nächst 60. Geburtstag feiern würde, wäre er nicht am 29. Juni 1979 in Arlington, West Virginia, gestorben, zu den Umständen seines Todes. Später, wir waren vor den Nachrichten bei der LP The Last Record Album aus dem Jahr 1975 stehen geblieben. The Last Record Album, ganz bestimmt eine Anspielung an den Film The Last Record Show. Und was sehen wir auf dem Cover? Eine ausgestorbene Stadt, eine ausgestorbene Straße, möglicherweise der Sunset Boulevard, denn im Hintergrund ein großer Pudding mit einem Sahnehäubchen darauf, und auf dem Pudding steht Hollywood. Der Song, der vorhin schon Erwähnung fand, weil er auf der LP Feats Don't Fail Me Now aus dem Jahr 1974 abgedruckt war, aber erst auf dem Last Record Album erschien Long Distance Love, Little Feat. I'm riding on that new Delhi freight train. 1977. Die LP hieß Time Loves a Hero. Die letzte LP war 2 Jahre her, The Last Record Album. 1976 hatte die Band also keine LP gemacht. 1977 musste sich Lowell George einer Entziehungskur unterziehen, um von seiner Kokainsucht loszukommen. Und was die LP The Last Record Album andeutete, war mit Time Loves a Hero relativ deutlich. Die Band hatte ihren Stil verändert. Paul Bearer und Bill Payne hatten das Ruder, wenn man so will, übernommen. Die Band entwickelte sich ein wenig mehr in Richtung Jazz und in Richtung Funk. Und Time Loves a Hero war dann auch die erste LP, zu der Lowell George nur einen einzigen Song geschrieben hatte. Der Song, den wir eben hörten, das war der New Delhi Freight Train, und das war ein Song, den gar kein Bandmitglied geschrieben hatte, sondern Terry Allen, also einer der ganz, ganz wenigen Songs, die nicht von der Band kamen. Es geht weiter mit dem Jahr 1978 und mit der Doppel-Live-LP, die die Band 1978 machte, und die Doppel-Live-LP, die hieß Waiting for Columbus. If you give me Der Reihe nach, Little Feat Live, diese vier Songs, die wir hörten, von dieser Doppel-Live-LP aus dem Jahr 1978. Der erste war Join the Band, der Aufruf der Band quasi mitzumachen. Dann Fat Man in the Bathtub, der dicke Mann in der Badewanne, war natürlich er selbst, Lowell George. Dann Woolen, die Live-Aufnahme von Woolen, ein bisschen länger als das Original, und dort, wo beim Original Sneaky Pete die Pedal Steel spielte, beziehungsweise das Original war auch nicht das Original, denn das Original war eigentlich die Version von der allerersten LP, die eine akustische war, also von der bekannten Originalversion. Anstelle von Sneaky Pete's Pedal Steel spielt Bill Payne das Solo. Und zum Schluss, Don't Bogart the Joint, my friend, roll another one just like the other one. Don't Bogart the Joint, my friend, pass it over to me. Das ist der Song gewesen von der Band, die vor anderthalb Stunden erwähnt worden ist, von Fraternity of Man, die eben diesen Song auf dem Soundtrack des Filmes Easy Rider hatten. Und Fraternity of Man, das waren immerhin drei von Little Feat gewesen. Don't Bogart the Joint, naja, reich ihn einfach weiter, rauch ihn nicht so kurz und gib ihn weiter, damit wir auch noch was davon haben. 1978, Waiting for Columbus, Little Feat Live, noch einmal zum Cover. Neon Park hatte es gestaltet auf dem Cover. Eine Tomate, eine weibliche Tomate, die in einer Hängematte liegt, und das Ganze in Südamerika, denn im Hintergrund ist eine Inka-Statue zu sehen. Und warum wartet die Tomate auf Columbus? Neon Park hat das einmal so erklärt. Columbus hat ja nun mal Südamerika entdeckt und damit eben auch die Tomate. Und die Tomate wartete auf Columbus, damit sie entdeckt wurde. Und das ist sie dann. Ja, diese wunderbare Doppel-AFP von Little Feat. 1979 erschien Down on the Farm, und Down on the Farm war die letzte Little Feat LP, an der Lowell George teil hatte. Und von dieser LP, von Down on the Farm, einen Song, und zwar Be One Now. Well, I see you so far away. In my memory, you will stay. There's a good life, a right way to go. But sometimes I feel so low. If you wanna love me, wanna be my friend, share, darling, where's your love? Oh, darling, where? Take a chance, you can't play it safe. Trust your soul and you won't lose your faith. Sometimes we're right, but more times wrong. Wrong can turn out right, they say. Just a different There's a moonrise in an eastern sky. Clouds that try but cannot hide. And the storm will cease and the sun will shine. A new day, never mind the past. Lay it down, 'cause it won't last. And you say you need me, and you say you care. Where's your love, darling? Oh, darling, where? If you wanna love me, wanna be my friend. Some folks say that rock and roll is bad for the body and bad for the soul. Peaks are falling in the swamps, the lizards on the vine. Bread from leaves is falling. Sky is turning yellow and the birds are falling down. When the several plagues of Egypt strike you in your tracks, the lead pipes are all stolen. But down in East LA, when they leave your spinners and take your ties away, when you get your last prescription from your favorite quack, you know that it is written, you know what it can mean. It's like living in an airport underneath a plane. It's like sleeping on the freeway in a center lane. It's a teenage nervous breakdown. The Little Feat, Teenage Nervous Breakdown. Ein Song, oder das waren ja anderthalb Songs, die posthum erschienen 1981 auf der Doppel-LP Hoi Hoi, eine Sammlung von Songs, die so noch nicht erschienen waren, die im Studio aufgenommen waren und noch nicht veröffentlicht worden sind oder die live aufgenommen sind, wie der eben Teenage Nervous Breakdown und so weiter und so fort. 1979 hatte sich Lowell George von Little Feat getrennt. Er hatte wohl keine Lust mehr, er wollte eigene Wege gehen. Und im selben Jahr noch, 1979, hatte er seine erste und einzige Solo-LP gemacht und wollte mit der auf Tour, war mit der auf Tournee und wollte sie vorstellen. Und naja, und am 29. Juni 1979 auf dieser Tournee starb er in Arlington, Virginia. Er hatte Hepatitis, er hatte starkes Übergewicht, muss ungeheuer schwer gewesen sein in diesen Jahren. Und die Drogen, die er nahm, werden seinem Körper auch nicht gerade wohl getan haben. Die Band machte weiter. Die Band hat höchstwahrscheinlich ohne Lowell George inzwischen mehr CDs produziert als LPs mit ihm. Lowell George wurde ersetzt durch Greg Fuller, dann kam Fred Tackett, der schon immer mit der Band zu tun gehabt hatte, in die Band, und dann kam eine Sängerin dazu, als Greg Fuller die Band verlassen hatte, Sean Murphy. Die Band ist immer noch auf Tournee, sie spielt immer noch die alten Songs, und heute auf Lowell George angesprochen, reagieren sie mittlerweile ein wenig komisch, weil sie natürlich sagen, wir sind Little Feat. Die Zeit mit Lowell George war gut und wir haben dann aber ohne ihn weitergemacht. Und gerade zum Schluss der Band, als Lowell George noch dabei war, ich sagte es, drängten sich Paul Beret und Bill Payne in den Vordergrund. Lowell George hat bei allen möglichen Leuten mitgespielt. Bei Mike Aldridge, bei Jackson Browne, bei John Cale, Valerie Carter, Kathy Dalton, Yvonne Elliman. Grateful Dead hat er produziert im Jahr 1978, die LP Shakedown Street. Er hat für Etta James gespielt, für Linda Lewis. Er hat gespielt für Robert Palmer, für Mariah Moldau, für Harry Nilsson, für John Sebastian, Linda Ronstadt, Bonnie Raitt natürlich, John Starling, Steppenwolf, James Taylor, Mick Taylor, Jimmy Webb, Bill Wyman und so weiter und so fort. Er war ein gefragter Studiogitarrist. Ein paar LPs, wie gesagt, etwa die von Grateful Dead oder auch ein paar von Little Feat hat er produziert. Ja, und dann war er plötzlich tot. Das, was geblieben ist, sind eben diese Aufnahmen mit Little Feat und seine Solo-LP, seine einzige Solo-LP. Und daraus erstmal ein Titel, mit dem Ann Peebles Anfang der 70er ziemlich großen Erfolg hatte. I Can't Stand the Rain, hier von Lowell George. I can't stand the rain against my window, bringing back a sweet memories. There were no things. Do you remember how sweet they used to be when we was together? Everything was so grand. Oh, Can't Stand the Rain, Memphis Soul im Original von Ann Peebles, hier gesungen und gespielt von Lowell George. Thanks, I'll Eat It Here, hieß diese Solo-LP, sagte ich vorhin, 20 Million Thanks to Do. Nein, sie hieß natürlich Thanks, I'll Eat It Here, also danke, Sie brauchen es nicht einpacken, ich esse es gleich. Und noch einmal zum Cover, Frühstück im Freien hieß das Bild im Original von Money, egal. Es war abgewandelt von Nieren Park natürlich und um den Picknickkorb saßen Marlene Dietrich, Bob Dylan mit roten Hörnern, roten Teufelshörnern und der Maximo-Lieder Fidel Castro im Hintergrund, eine Fee, ein Engel. Und in dem Fresskorb, also in dem, was die drei aufessen wollen, ein Buch, und zwar Allen Ginsbergs Howl, Allen Ginsbergs Schrei. Thanks, I'll Eat It Here. Der Titel, natürlich, von dieser LP, von dieser einzigen Lowell George Solo LP, war bzw. ist 20 Million Things, also so viele Sachen, die ich noch tun wollte, zu denen er dann aber nicht mehr kam. 20 Million Things, Lowell George. If it's fix a fence, fend a dance, I've got lots of experience. Rink gets spent, all the letters never written that don't get sent. It comes from confusion, all the things are left undone. Comes from moment to moment. Thank you. started to eat your heart out. Now you're so fat, your shoes don't fit on your feet. You got trouble, and it's tailor-made. Well, mama, lay your head down in the shade, 'cause your eyes are tired and your feet are too, and you wish the world was as tired as you. Well, I'll write a letter and I'll send it away and put all the trouble in it you had today. Oh, your telephone rang and you went out. You forgot about this and you forgot about that, and you gotta get back to what you're doing. Goodbye, click that so-and-so. You're an island and on your own. And you yelled, hey, when the stove blew up, upset. Why, yes, a footprint's on your ceiling there, almost gone. And you wondering why, oh, mama, your eyes are tired and your feet are too, and you wish the world was as tired as you. Well, I'll write a letter and I'll send it away and put all the trouble in it you had today. Trouble, komponiert von Lowell George und hier gesungen von Inara George von seiner Tochter. 1997 erschien ein Album für ihn, das Lowell George Tribute Album, Rock and Roll Doctor, mit Bonnie Raitt, mit Little Feat, mit Taj Mahal, Randy Newman, Jackson Brown und eben mit Inara George, mit seiner Tochter. Und auch darauf der Song, der diese zwei Stunden den Titel gegeben hat, Rocket in My Pocket. Sie erinnern sich, the music was hot, my baby was not. Rocket in My Pocket, hier gespielt von The Bottle Rockets und David Lindley. Got your fingers in the socket. She got one foot on the platform and the other's on the train. Got a rocket in my pocket. Feed, der 44 Blues von Chester Burnett geschrieben, also von Howlin' Wolf. Ein Song von der allerersten LP von Little Feed aus dem Jahr 1971. Das war's. Das war Lowell George, Rocket in My Pocket. Tschüss.